kroch ich aus unserem Bett und drehte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder fallen, bitte sehr, so hielten wir's ein gutes halbes Jahr. In dem Bordell, wo unser Haushalt thank you.